Die Sondergesandte des Präsidenten der Republik Namibia, Nepumbo Nandi Undaitwa, Vizeministerpräsidentin und Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, gab am 27. Juni im Zusammenhang mit ihrer TVJK-Reise ein Essen. Der TVJK-Außenminister Ri Yong-ho und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche waren dazu eingeladen. Die Begleitung des Sondergesandten, einschließlich des ständigen Sekretärs des Ministeriums für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Selma Ashpala Musabi, waren dabei zugegen. An diesem Tag kehrten die Sondergesandte des Präsidenten der Republik Namibia und ihre Begleitung mit einer Maschine in die Heimat zurück.